Zweiter Dialog, Seite 15. Montesquieu. Du führst nur zwei Worte im Munde, Gewalt und Hinterlist. Wenn du die Gewalt zum Grundsatz, die Hinterlist zur Richtschnur der Regierung machst, wenn du die Gesetze der Menschheit überhaupt nicht in Erwägung ziehst, dann ist das Gesetzbuch der Tyrannei nur das Gesetzbuch des wilden Tieres. Aber ich glaube nicht, dass du in deinem Glauben an das unabänderliche Schicksal so weit gehst, denn du anerkennst ja das Dasein von Gut und Böse. Dein Grundsatz ist, dass das Gute aus dem Bösen hervorgehen kann und dass man Böses tun darf, wenn man damit Gutes erreichen kann. Also, du behauptest nicht, es ist an sich gut, sein Wort zu brechen, sich der Bestechung, der Gewalt, des Mordes zu bedienen. Sondern du sagst, man kann verraten, wenn es nützlich ist, töten, wenn es notwendig ist, dem anderen sein Eigentum nehmen, wenn es vorteilhaft ist. Dialoge, Seite 16, Machiavell. Aber hast du nicht selbst gesagt, dass in den despotischen Staaten die Furcht notwendig, die Tugend unnütz, die Ehre gefährlich sei und dass es eines blinden Gehorsams bedürfe? Dialoge, Seite 17, Montesquieu. Jawohl, das sagte ich. Aber wenn ich die furchtbaren Bedingungen, unter denen sich eine tyrannische Regierung behauptet, ebenso wie du feststellte, so tat ich es, um sie zu brandmarken.